Die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea gab in Zusammenhang damit, dass sich die USA und weitere feindselige Kräfte, die über die qualitative und quantitative Verstärkung der staatlichen Atomstreitkräfte der DFLK erschrocken sind, mit den in der Geschichte beispiellosen Sanktionen, Erpressungen und Provokationen befassen, eine Erklärung ab. Darüber berichteten vom 7. bis zum 10. August die ausländischen Massenmedien, darunter die Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Radio- und Fernsehsender und Websites von Nepal, der Mongolei, Indien, Japan, China, Brasilien, Uruguay, Nigeria, Tschechien, Russland, Frankreich, Großbritannien und den USA sowie die Internet-Homepages der bulgarischen Kim-Jong-Ismus-Studiengruppe, der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Pakdusan, des brasilianischen Vorbereitungskomitees für Solidarität mit der DFLK, des nigerianischen nationalen Kim-Jong-Ismus-Studienkomitees, des nationalen Soziologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und des afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit seinem Hauptsitz in Nigeria. Unter verschiedenen Titeln wie »Die USA erschrecken sich über den Abschuss von nur zwei ballistischen Raketen«, »Korea greift die USA scharf an« und »Nordkorea warnt die USA, dass sie für ihr Verbrechen büßen werden«, brachten sie die Erklärung der Regierung der DFLK in vollem Wortlaut oder in Auszügen.